WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, heute geht es bei uns um Horror. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Das Thema heißt heute Nacht Horror. Ich möchte gerne mit euch über Horror und Grusel sprechen. Und zwar frage ich euch, habt ihr schon mal etwas extrem Gruseliges erlebt? Zum Beispiel beim Gläserrücken, bei einer Geisterbeschwörung, vielleicht sogar bei einem Exorzismus. Was war bisher für euch der reinste Horror? Und habt ihr schon mal wirklich einen Spuk erlebt? Also nicht irgendeinen Schnickschnack, sondern wo ihr gesagt habt, das kann man nicht erklären. Wir wissen nicht, was da passiert ist. Ich bin gespannt, was ihr zu erzählen habt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Thema Horror, erster Anrufer Adam, 63 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Adam. Ja, guten Morgen. So, schön, dass wir uns mal treffen. Ja, das finde ich auch, finde ich sehr schön. Ja. Wir unterhalten uns über Horror. Hast du Horror erlebt? Ich habe einiges, viele Sachen drauf so und ich mache Geisterjäger. Ach. Ja, ich mache Geisterjäger mit dem Andy zusammen. Mit dem Andy, den wir alle kennen? Bitte? Ja, mit Andy. Du machst also mit Geisterjäger? Ja, mit dem Andy zusammen mache ich Geisterjagden und so weiter. Okay. Wir haben auch schon Aufträge gehabt und so weiter und so fort. Und ja, Moment. Wir machen auch selber. Das sind so Friedhöfe, wir machen alte Ruinen, wir machen Dachböden und so weiter und so fort. Ja, was heißt wir machen? Wann tretet ihr in Aktion? Wir treten immer nachts in Aktion. Wo andere schlafen, da bin ich schon dran. Wer beauftragt euch denn? Keiner. Also ich habe schon mal Anrufe gekriegt, wo ich runter musste nach Herzogenrath, weil da die Post abging. Und dann habe ich da aufgenommen. Aber da haben wir wirklich was drauf. Ne? Ja. Wir haben Stimmen drauf und ein Kind. Moment, was genau war in Herzogenrath los? In Herzogenrath war gewesen, da wurde ich angerufen von meinem Sohn und von meiner Schwiegertochter, dass da oben was abgeht und so weiter. Da wurde unterm Bett geklopft. Also in einem Haus. Und so weiter. Und Moment. In einem Haus ging es ab, oder wie? Ja, im Haus. Ja, okay. Im Haus und so weiter. Und da wurde unterm Bett geschlagen und so weiter und so fort. Und dann bin ich nachher auch da runtergefahren mit dem Taxi. Und dann bin ich dahin und dann hat sie mir das erzählt und so weiter und so fort. Dann habe ich die Kamera aufgestellt und dann haben wir auch aufgenommen und so weiter. Wir haben auch einen Geist drauf. Moment, ihr habt eine Kamera aufgestellt? Ja. Für wie viele Stunden? Infrarotkamera. Sehr gut. Wie viele Stunden ist die gelaufen? 4 Stunden. 4 Stunden. Während dieser 4 Stunden war niemand in dem Zimmer? Nein, war keiner drin, so weiter. So. Wir haben dann Geister drauf gehabt und so weiter und so fort. Ja, nee, nicht und so weiter und so fort. In diesen 4 Stunden habt ihr denn, warst du in dem Haus weiter anwesend? War anwesend, so, ja, habt ihr ich von, war anwesend. Ja, lass mich das Zimmer auch drin und so weiter. Ja, Moment, nee, lass mich mal fragen, damit wir das auch richtig verstehen. Also die Kamera stand in diesem Raum. Raum war zu. Ihr wart in dem Haus aber anwesend. Wir waren anwesend. Was habt ihr in den anderen Räumen gehört? Nee, das war in der Wohnung, wo das passiert ist. Die hatten ja auch das Bett da gehabt in der Wohnung. Das ja, ich verstehe also schon. Aber was habt ihr denn, ihr wart ja nicht in dem Zimmer. Was habt ihr denn gehört? Was kam aus dem Zimmer für Geräusche? Wir haben so gar nichts gehört. Das hörte man erst dann so auf der Kamera, wenn man es abläuft. Dann hört man erst diese Sachen, was da abgeht. So, was habt ihr denn gesehen? Ich habe schon viele Sachen gemacht, auch Dachböden hier oben und so weiter. Ja, nur langsam. Erzähl mal, was ihr da auf der Kameraaufzeichnung gesehen habt. Auf der Kamera haben wir eine Gestalt, die am Fenster vorbeiging. Und dann stelle ich auch Fragen. Und weil die Tochter von ihr im Kinderzimmer immer da mit jemand sprechen tut, das hat sie mir auch gesagt, dann habe ich nachher die Kamera auch da aufgestellt gehabt. Und dann habe ich gefragt, hör mal Bärbel, bist du heute vielleicht auch hier anwesend? Wer ist Bärbel? Das muss ein Kind gewesen sein, was damals da gewohnt hat. Kann sein, dass vielleicht das Kind da gestorben ist oder was, woher, ich weiß es nicht. Woher wusstest du denn den Namen Bärbel? weil die Tochter immer diesen Namen ihrer Mutter gesagt hat. Ach so. Okay. Das Kind heißt Bärbel. Hast du denn einfach so in den Raum gefragt? Ja, ich habe rumgefragt. Ich habe gefragt, bist du heute hier, Bärbel? Wenn ja, dann melde dich. Währenddessen lief die Kamera. In der Zeit lief die Kamera. Und dann haben wir das, habe ich so eine Minute auf zwei gewartet und auf einmal hörte ich eine Kinderstimme. Ja, so kam das raus. Eine Kinderstimme. Also die Stimme hat ja gesagt. Und er hat die, ja gesagt. Ja, und das haben wir ja nachher dann auch im Fernseher abgelaufen gelassen. Wir haben die Kassette nachgeguckt und da haben wir erstmal gehört. Ja, und da hat die aber volle Gänsehaut gekriegt. Hat denn die Stimme noch mehr gesagt als ja? Nee, die hat nur ja gesagt, weil ich habe nicht mehr weiter so gefragt und so weiter. Habt ihr denn die Bärbel dann auf dem Film auch gesehen? Nein, das nicht. Die hat man leider nicht gesehen. Mhm. Hat man leider nicht gesehen. Hast du denn von diesem, hast du das zufällig gerade parat, dieses Tonband? Nein, aber ich habe ein anderes Tonband da. Und zwar beschäftige ich mich ja schon seit über ein halbes Jahr mit der MH370. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Das ist der Absturz. Absturz der Maschine, wo die Leute heute noch vermisst sind. Das ist nicht der Absturz Ukraine? Nein. Sondern der Absturz Malaysien? Das war die MH17. Ja, okay. Aber die Maschine, die abgestürzt ist mit den 329 Insassen, die bis heute verschollen ist, wo sie heute noch nachsuchen. Ja, über dem Indischen Ozean, ne? Ja. Da habe ich eine Stimme drauf. Da habe ich schon einige vorgeführt und die waren wirklich erstaunt gewesen. Wie? Das hatte ich gerade noch deinen Kollegen da halt vorgeführt, aber er hat leider nichts gehört. Aber dann meine Schwiegermutter, die hat das nachher noch bestätigt, Adam, dass das stimmt. Wie hast du denn gefragt, dass du da was gehört hast? Einfach so in die Luft hinein? Nein, ich beschäftige mich, ich mache ja auch Geisterjagd, ich habe irgendwas an mich, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe irgendwas an mich, dass ich mit Geister irgendwie kommunizieren kann. Ich kommuniziere mit den Geistern. So, dann hast du die Geister. Ich stelle dann jede Menge Fragen und dann warte ich immer so eine Minute auf anderthalb und warte dann auf eine Antwort. So, manchmal kommt was, manchmal kommt auch nichts. Verstehe, wie machst du das? Setz dich einfach hin und sagst... Ja, hallo. Ich nehme auf, nachts, 12 Uhr habe ich manchmal angefangen, habe ich mich hier hingesetzt. Und dann habe ich gefragt, hier, ich rufe die MH370. Ach so, macht man das. Ich rufe die MH370. Und dann habe ich nachher nach die Passagiere gefragt, nach den Captain gefragt und. Und ich habe hier ein Blatt vor mir liegen. Ja. Also ein Briefumschlag, der ist von allen beiden Seiten voll geschrieben. Also da sind Antworten drauf ohne Ende. So, jetzt hast du gerade gesagt, du hast etwas aufgenommen zu dieser Frage. Ja, und dann habe ich ja auch gefragt gehabt, seid ihr... da und da abgestürzt und dann kam, wie aus einer weiter Ferne kam das, eine Stimme, die kam raus, als wenn die so hilflos, helft mir oder sowas, so klang oder und, so. Und diese Stimme hast du aufgenommen? Stimme, aber ja, habe ich aufgenommen. So, dann spiel sie uns mal vor. Hat ja gesagt. Ja. Ich habe gefragt, warte mal, ich habe gefragt gehabt, seid ihr... in den Indischen Ozean abgestürzt. Und kurze Zeit später, das war genau um 1.27 Uhr, habe ich gefragt gehabt, seid ihr in den Indischen Ozean abgestürzt? Und da kam eine Stimme, die war ganz leise, wie aus weiter Ferne. Ja! So in der Art kam das. Also die Geister sprechen Deutsch. Das ist schon mal beruhigend. Jetzt, ja, jetzt also, mach uns aber nicht immer, also, ja, Moment, jetzt mach uns mal nicht so heiß. Geister, die sprechen auch andere Sprachen. Gehe ich von aus. Die können alle Sprachen wahrscheinlich. Ja, die können alles. So, jetzt mach uns mal nicht so heiß. Wir wollen diese Stimme hören. Spiel sie uns mal ein. Ja, ich hoffe, dass ihr die hört. Also, andere haben es auch gehört und ich hoffe, dass du die hörst. Ich muss das jetzt hier auf Lautstärke einmal machen. Ja. Aber du spielst jetzt die Stimme bitte nicht, ne? Bitte, nein. Das macht jetzt alles hier, Also jetzt hast du den... jetzt hast du den Fernseher zu laut gemacht. Ne? Jetzt hast du den Fernseher aus Versehen... Jetzt habe ich den Fernseher an und jetzt muss die Stimme gleich kommen. Man muss jetzt ganz gut zuhören. Wenn ja, dann klopft zweimal. ich habe was gehört. Ich habe in der Tat zum Schluss irgendeinen Laut gehört. Ja. Ja, ja, genau. Ne? Das ist die Stimme, die ich aufgenommen habe. Deine Kollegen haben das leider nicht gehört. Ja, die haben kein spirituelles Gefühl. Ich habe sofort gehört. Ich lass noch mal laufen. Ja, bitte, bitte. Da war sie. Ja. Und die Stimme habe ich aufgenommen. Ich habe auch noch eine andere Stimme aufgenommen. So, ich habe jetzt wieder auf Taubstumm. Adam, du musst mir das erklären. Du sitzt da und fragst diese Frage so in die Luft rein. Hast du dann neben dir ein Aufnahmegerät stehen? Oder wie geht das? Ich habe die Infrarotkamera drauf gehabt, aber die ist leider jetzt kaputt. Auf dich, während du das fragst? Ja, ja. Du musst mir das richtig erklären. Wie wird das aufgenommen? Mit der Kamera oder mit einem Tonband Es wird mit der Kamera aufgenommen. Okay. Mit der Kamera wird's aufgenommen, also, ja. Die Kamera nimmt auch Ton auf, so muss man es erklären. Ja, ja. Die nimmt auch Ton auf. Nun kann das natürlich auch irgendwie irgendwas Erklärbares sein, ne? Dieses Ja. Ja, das war auf die Frage hin, wie ich gefragt habe, seid ihr in den Indischen Ozean abgestürzt? Ja, nun wäre das ja nicht so eine Neuigkeit. Wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist ja recht groß. Du müsstest die mal was fragen, mittels der Antwort man dann auf eine neue Fährte käme. Das wäre interessant. Ich habe mehrere Fragen. Ich stehe auf mehrere Fragen. Auf was für Fragen? Ich habe mehrere Fragen, habe ich da gestellt gehabt, ja. Mhm. Ich bin nicht nur auf eine, sondern ich bin auch auf mehrere. Und zwar habe ich hier eine Stimme, seid ihr in den Indischen Ozean abgestürzt? Ja. Mhm. Danach kam noch zweimal Klopfen. Dann habe ich gefragt gehabt mit, aber auch nochmal mit einer Stimme, kam dann. Und dann kam eine Stimme, wo du mal gesagt hast, hier vor kurzem, vor 2-3 Tagen, ich sag mal du kannst auch ruhig mich du nennen. Absolut, so machen wir das. Drei Tagen. Da habe ich ein Wort von dir erläutern lassen hören, wo du gesagt hast, okay, kannst dich noch erinnern, wo du mit einer Frau gesprochen hast, wo du so ganz gespannt zugehört hast und wo dann nachher dein Wort kam, okay, das langgezogen, okay, mhm. Ich habe das Gegenteil davon und zwar habe ich das, aber das habe ich ganz klar deutlich drauf, das Aha. Als wenn da vor der Kamera gestanden hätte, der Mann. Verstehe ich. Also der Geist, habe ich voll drauf. Und da war ich mit einer Tina Eiche zusammen, die das hier auch bezeugen kann. Mensch, Adam, du machst mich ja ganz gerade doll. Also, du glaubst auf jeden Fall, dass du Kontakt mit Geistern hast? Ja, ich habe, glaube ich. Weißt du, was irre wäre? Gewesen wäre, beispielsweise, ja, das fällt mir gerade so ein, damals, als man Bin Laden gesucht hat, Wenn du einen Geist gefragt hättest, Geist, wo ist Bin Laden? Und wenn der Geist gesagt hätte, der ist da und da und da, und wenn die Amis ihn kurz darauf da festgesetzt hätten, dann hättest du mich überzeugt. Ja gut, aber das geht nicht so einfach. Ja, das ist mir schon klar. Die Geister, die machen, was sie wollen. Die machen, was sie wollen. Die haben einen eigenen Kopf. Ja, ja, die haben ihren eigenen Kopf. Also, du bist Geisterjäger und du bist voll bei der Sache dabei. Also, ich bin da voll sicher. Also, ich habe hier ziemlich viele Sachen. Ich habe 12 Kassetten schon voll, wo Stimmen drauf sind, wo ich Lachen habe, wo ich sogar auch noch eine Dämonenstimme drauf habe. Also ihr macht das keine Angst? Nö. Gar nicht mal. Nö. Ich habe oben mal auf dem Dachboden bei mir, ich fordere die Geister raus. Ich bin so einer. Aber haben die nicht schon mal zu dir gesagt, Mensch Adam, lass und du gehst uns auf den Sack. Das ist hier auf der Kassette auch so in dem... abgelautes Stöhnen, als wenn er sagen will, mein Gott, ist der schon wieder da. So, Adam, wenn ich Geist wäre, ne, dann würde ich sagen, hoffentlich lässt der mich bald in Ruhe, der Adam. Naja, aber immer kurz gesagt hier, da war ich oben auf dem Speicher und ich bin einer, der die herausfordert, weil ich unbedingt die Menschen mal endlich beweisen will, dass es wirklich Geister gibt. Ja. Ja, und da habe ich den auf derartigen, frechen Dinger, habe ich den herausgefordert und wie ich hier auf nachher die Kassette angeguckt habe mit meinem Sohn, da hat er selber noch gesagt gehabt, boah Adam, hast du gehört? Ich sag, was denn? Ja, hör mal. Dann hat er auch volle Pulle gemacht. Mhm. Da hat der Geist wahrhaftig zu mir gesagt, du Bastard. Was, du Bastard? Hat er gesagt, du Bastard. Das heißt, wir lernen, Geister können auch fluchen. Ja, so. Oh, die können auch gewalttätig werden. Ich danke dir für den Einblick in die Geisterwelt. Ja, schönes aber weißt du, was man auch ist? Domian, ja. Du müsstest mal öfters solche Sendungen machen. Du glaubst gar nicht, was du nicht alles zu hören kriegst. Das Adam, musst du wirklich mal öfters machen. Ja, das wäre wirklich mal interessant. Deswegen werden wir uns beide jetzt verabschieden, damit wir noch viele Leute hören, die uns auch die Geschichten erzählen können. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich. Oh, ich dir auch. Ne? Tschüss, alles Gute. Okay, tschüss. Ciao. Also die Geister können fluchen, das wissen wir jetzt schon mal. Und Geister fühlen sich bisweilen auch belästigt. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht mit unserer Sendung Horror und Spuk und sowas. Hier ist Sabine. Sabine ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ich grüße dich. Hallo Sabine. Ich musste gerade ein bisschen lachen, Entschuldigung. Das heißt, du hast ihm das nicht so geglaubt? Ja, nicht so richtig. Also ich habe die Sendung auch letzten Mittwoch gesehen. Da dachte ich auch, ne, sind denn das für Schwachwarten, armer Jürgen. Aber was soll's. Und ich hoffe, du denkst nicht, ich habe ein paar an der Marmel, wenn ich dir meine Geschichte erzähle. Absolut nicht. Leg los. Der andere war auch aus der Psychiatrie in Schleswig letzte Woche. Naja, gut, sei es drum. Also Folgendes ist mir passiert. Ich versuche mich auch kurz wie möglich zu fassen. Mhm. Ich habe Anfang der 80er war ich in erster Ehe mit einem US-Soldaten verheiratet. Mhm. Lernte dann ich hatte den Film geguckt, Witchboard. Mhm. So, und dann kam ich so ans Gläserrücken und dachte, das kann alles gar nicht sein. Jedenfalls lernte ich eine Frau kennen, die mich noch nie vorher gesehen hatte. Mhm. Und die hatte so ein Ouija-Board. Ein was? Ein Ouija. Das wird geschrieben wie das französische Oui. Und das deutsche Ja. Und was ist Ouija, das? Ouija, Witchboard, Hexenbrett. Ein Hexenbrett, ah ja, okay. Mhm. So, und da bin ich dann zu ihr gefahren und dann hat sie die Atmosphäre richtig gemacht. Wir setzten uns an das Brett dran und diese Schablone fing an, sich zu bewegen. Wie geht das genau? Legt man die Hand da drauf? Man legt die Hand drauf oder auch beide Hände, ja. Aber nicht, man drückt das nicht runter. Mhm. Die Schablone, so war wie mir Gott helfe. Und ich. Also und die Schablone geht dann auf Buchstaben. Und dann setzt sich dann ein Wort zusammen, je nachdem, wie sich das Ding bewegt. Richtig, du brauchst immer einen dritten Mann, der praktisch mitschreibt oder buchstabiert. Und ihr hattet einen dritten Mann? Ja, das hatte sie. Mhm. Weil das geht so schnell, das also ist eigentlich unfassbar. Also du und die Frau haben die Hand auf das Ding gelegt. Richtig, das ist mein allererster Kontakt gewesen. Und dann fragte sie nach Kontakt, nach irgendwas. Und dann wurde buchstabiert mein Geburtsdatum. Mhm. Und dann Hallo Sabine. Und ich gefror also zu Eis, wirklich wahr. Und dachte, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich, weil die Frau kannte mich nicht. Hätte mein Geburtsdatum gar nicht kennen können. Wurde dabei auch gesprochen? Nein. Absolut nein. Also es ging einfach so dann direkt los. Mhm. Aber fragt man denn nicht, wenn man solche Sachen macht, die Nebenwelt, die andere Welt? Ja, man fragt immer nach positivem Kontakt. Okay, aber das habe ich weiter. Auch im Laufe der nächsten 10 Jahre erst gelernt, weil, wie gesagt, ich fuhr dann nach Hause, war überglücklich. Und ich habe nur noch mit diesem Brett, Jürgen, das war so schlimm, ich habe von morgens bis abends mich mit diesem Brett unterhalten. Das oberste Gebot ist eigentlich, du brauchst einen Sekundanten. Also Moment mal, also du warst jetzt das eine Mal da, wie du es gerade erzählt hast, und dann kam dann dein Name und dein Geburtsdatum raus. Was ist denn da noch passiert? Sie sagte, das ist dein Schutzgeist, sagte sie zu mir, Schutzgeist, gut. Das war es dann schon. Ich besorgte mir ein Buch, damals von Penny McLean, die kennst du bestimmt. Ja, natürlich, klar. Ja. Ich schrieb das Buch Kontakt zu Schutzgeistern. Naja, und dann... Und dann hast du dir auch so ein Brettchen gekauft, so eine Schablone? Ich habe es mir dann aus den USA bestellt, weil ich es in Deutschland nicht bekommen habe. Und dann hast du das alleine praktiziert zu Hause? Zuerst mit einer Freundin zusammen. Mhm. Die wurde dann aber woanders stationiert. Mhm. Ich bekam keinen Job, weil ich für die Amerikaner nicht arbeiten durfte. Und war ein Jahr allein zu Hause und habe praktisch 24 Stunden mit diesem Brett geredet. Ich habe auch die Befehle befolgt. Was die mir gesagt haben, habe ich getan. Was hat das Brett denn so alles zu dir gesagt? Er hat gesagt, nichts Schlimmes. Also ich habe das gemerkt, ob das positiv oder negativ war. Die haben mich auch andauernd verarscht. Wer immer auch da das buchstabiert hat, dass ich glaube, das kommt aus dem eigenen Unterbewusstsein raus, um jetzt mal bei der Realität zu bleiben. Das glaube ich nämlich auch bei diesem, auch beim Gläserrücken ist das genauso. Richtig. Ich glaube, das hat mit Geistern überhaupt nichts zu tun. Aber du selbst. Wenn du labil bist. Ja, dann glaubt man. Die sagten zu mir, mach Diät. Ich machte Diät. Die sagten zu mir, du bist schwanger. Ich gehe zum Gynäkologen, ging dahin, ich war schwanger. Ich war nicht schwanger. Nein, ich habe nur meine Regeln ein halbes Jahr nicht mehr bekommen. Aber so hat mich das beeinflusst. Mhm. Ne? Und also, dann, aber heute denkst du auch, dass das letztendlich dein Unterbewusstsein war, das die Befehle gegeben hat, dass diese Schablone sich da bewegen soll? Ja, weil ich jemanden zum Reden haben wollte. Ja, ja. Bin ich heute von fest überzeugt, obwohl mir sind Sachen passiert, Jürgen. Ich habe Menschen kennengelernt, da habe ich wirklich Angst gekriegt. Da war eine Frau dabei aus Hawaii, die hat gesagt, nimm mich wieder, nie wieder mit anderen Brett. Ich habe zu viel Böses in mir. Mhm. Und da wurde auf Spanisch buchstabiert. Ich konnte das gar nicht übersetzen. Dann lernte ich einen älteren Herrn kennen. Dann wurde buchstabiert Om Namah Shivaya. Das kam aus dem Ägyptischen. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr heute. Und er sagte, das heißt, Gott schütze dich. Er hat ja nachgeguckt dann die Übersetzung. Ein sehr gelehriger älterer Herr. Hast du denn nicht verführt, so grundsätzliche Fragen nach Tod, Gott und Leid und Hölle? Davor hatte ich Angst. Ah ja, das hast du nicht gefragt. Davor hatte ich Angst. Nee, wollte ich auch gar nicht wissen. Wenn es soweit ist, bin ich sowieso tot. Also, was sollte ich da groß nachfragen? Du hast nicht gefragt, gibt es Satan? Nein. Nee, überhaupt nicht. So, dazu hatte ich auch viel zu viel Angst. Ja, wie viele Jahre hast du das gemacht? Also mit 23, 24 angefangen, bis zur Scheidung war mit 33. Oh, so lange. Ja, die sagten zu mir, ich sage, ja und jetzt, was mache ich jetzt? Ja, ab nach Norddeutschland. Also ich nach Norddeutschland, mein Ex-Mann, der war auf Manöver und ich habe die Scheidung eingereicht und habe für meine Eltern gearbeitet. Mhm. Und fuhr mit meinem Brett weiter über die Felder. Wo ist das Brett eigentlich heute? Das habe ich weggeschmissen damals. Warum hast du dann aufgehört? Weil ich mich nicht mehr beeinflussen lassen wollte. Ich wollte einfach nur mein altes Leben zurück, verstehst du? Obwohl letztendlich du dich ja selbst beeinflusst hast. Ja. Aber das ist also der Hammer. Die sagten, hör auf zu rauchen, ich hörte auf zu rauchen. Trink keinen Alkohol, ich trank nie wieder Alkohol. Mhm. Dann isst kein Fleisch mehr, ich aß kein Fleisch mehr, ich sah aus wie das Vater und seiner Kirche, so dünn und abgemagert. Während dieser Zeit hast du aber geglaubt, dass das Geister sind. Ja, Wesenseinheiten. Wesenseinheiten, wie immer man das nennen mag. Wann kam denn für dich so die Erkenntnis, das hat mit Geistern gar nichts zu tun, das bin nachdem ich? Nachdem ich das Buch gelesen hatte von Penny McLean, die hat ja drei verschiedene rausgebracht und habe dann ein Fernstudium angefangen über die Uni Freiburg, über Parapsychologie und Grenzwissenschaften. Und da musstest du Übungen machen und lernen und lernen und lernen, habe ich auch alles gemacht, bis zum Schluss in diesen Lernheften drin sah. Im Grunde genommen ist alles reine Energie. Ich sagte, toll, dafür habe ich jetzt zweieinhalb Jahre viel Geld ausgegeben, nur um zu erfahren, dass das reine Energie ist. Aber ich habe es erlebt, Jürgen. Ich lüge dich nicht an, wirklich nicht. Nee, ich glaube, das ist absolut. Das glaube ich. Aber ich finde deinen Werdegang interessant, dass du zuerst in dieser Welt drin warst, abhängig warst sogar von dieser Welt und dich dann daraus befreit hast mit der Erkenntnis, das hat mit Übernatürlichem nichts zu tun. Das ist mein eigenes Denken und mein eigenes Trotzdem glaube ich fest daran, dass ich glaube zwar nicht an kleine grüne Männchen oder was weiß ich, Marsmännchen oder komische Typen und wieder aus der Psychiatrie letzten Mittwoch. Aber ich glaube ganz bestimmt, dass es andere Wesen gibt, die klüger sind als wir und dass wir eben hier nur noch lernen, dass wir irgendwann mal eine Stufe höher kommen in der Hierarchie. Ich sage ja immer bei diesen Gläserrückgeschichten oder auch bei diesen Schablonen, mich überzeugt das erst dann, wenn, bleiben wir mal beim Thema Gläserrücken, wenn die Gläser sich bewegen, ohne dass man sie anfasst. Dann werde ich hellhörig. Wenn ich das sehen würde, dass die sich bewegen, ohne dass jemand einen Finger drauf hält, da wäre ich schon, das würde mich sehr gruseln, sehr. Ja, es ist also, bei uns sind schon ganz komische Sachen passiert, auch als die Mutter von meinem Mann gestorben ist und auf einmal an einem Tag, als sie tot war, bei meinem jetzigen Ehemann, das ist jetzt auch schon 10 Jahre her, dann lag ich hier auf der Couch und ich sag, was möchtest du? Da sagt er, wieso, was möchte ich? Ja, du hast mich doch gerade auf der Schulter angetippt. Nee, sagt er, ich habe dich nicht angefasst. Das war also ganz komisch. Dann, sag ich, okay, dann habe ich mir das eingebildet. Dann bin ich hochgegangen ins Schlafzimmer. Er wollte damals noch Fernsehen gucken. Und dann abends, spät abends, dachte er, er kam hoch ins Schlafzimmer, war kreidebleich, blass. Und er dachte, du, ich komm mal runter, mir geht's nicht gut. Ja, und er dachte, er hatte das Türgeräusch gehört und er dachte, sein Sohn wäre nach Hause gekommen. Die Tür ging auf, die Tür ging zu. Hier hat es richtig gespukt drin in diesem Haus. Hier war keiner nach Hause gekommen. Und wer hat dich auf die Schulter getippt? Was glaubst du? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich mir das nur eingebildet oder es war ein Windzug. Jedenfalls, ich sehe das ganz realistisch. Sabine, ich danke dir für deine Geschichte. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, sehr, sehr und gerne. Und denk immer daran, wie deine erste Freundin hieß. Das war Andrea und nicht Sabine. Ja, genau, das werde ich nicht vergessen. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss, Domian. Tschüss. Ach, es war doch gar nicht meine Freundin. Es war das erste Mädchen, in das ich verliebt war. So muss man das sagen. Leider eine traurige Geschichte, die kaum zum Vollzug kam. Das war das erste Liebesleid. Das war nicht schön. Therese ist 51. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Liebe Therese, ich freue mich, dass du da bist und du willst uns auch etwas erzählen zum Thema Horror und Spuk. Ja, über Geister. Ja, ich höre. Ja, also ich hatte von 2000 bis 2004 habe ich in Krefeld gelebt. Mhm. Jetzt lebe ich ja in Köln schon lange und da war ein Geist. Hätte ich vorher und hätte ich mir nicht träumen lassen. Wo, in Krefeld? Ja. In der Wohnung? Ja, und zwar wohnte ich in einem sehr alten Haus mit 5 Wohnparteien und ich wohnte unten Erdgeschoss und neben mir war auch noch eine Wohnung mit einem jungen Pärchen und ich habe alleine da gelebt und hatte einen Hund und eine Katze. Mhm. So. Und der Hund hat eigentlich alle Freiheiten gehabt, also der hätte auch ins Schlafzimmer gedurft. Und ich habe relativ schnell, als ich da drin gewohnt habe, gemerkt, irgendwie ist es komisch in dieser Wohnung. Immer hatte ich das Gefühl, ich bin nicht alleine, besonders im Schlafzimmer. War nur so ein Gefühl. Zunächst. Also in der Diele und im Schlafzimmer. Das war so der Hauptbereich, wo ich immer das Gefühl habe, hier ist irgendwas noch. Aber da ich da nicht dran glaubte, habe ich da auch nicht weiter drüber nachgedacht und habe aber auch nachts sehr schlecht geschlafen. Dann bin ich, ich bin auch Epileptikerin und hatte dann auch öfters Anfälle, so dass ich also auch sehr oft im Wohnzimmer geschlafen habe und dann war da nichts. Ist der Hund in das Schlafzimmer gegangen? Nein, der Hund ist nie ins Schlafzimmer gegangen, während in den anderen Wohnungen ist er, der ist sehr alt geworden, ist er immer mitgegangen. Das finde ich, ne? Das aber find in ich diesem kurios. Haus ist er von Anfang an nicht. Und eines Tages sind wir nach Hause gekommen, dann ist er vor der Türe stehen geblieben, vor der Wohnungstüre und wollte nicht in die Wohnung. Und da habe ich gedacht, weil er so ein tapferer Hund ist, da sind Einbrecher und der hat Angst. Ne? So, und jedenfalls hatte ich dann auch Angst, aber ich bin gucken gegangen, das war nichts. Türen waren zu, es war also nichts. So. Ich weiter nicht drüber nachgedacht und habe das. Er ist dann auch reingekommen. Ich habe ihn dann rein, also ein bisschen, ne? Gezogen, ja, ja. So, und nachdem er merkt, ich bewege mich normal in der Wohnung, ist er auch wieder zutraulicher geworden. So, und das habe ich meinem Chef erzählt und der war sehr spirituell. So. Und ich habe in der Betreuung und Pflege gearbeitet. Ja. So, und dem habe ich dazu erzählt und er sagte, dann ist da auch was. Ne? So, ein Hund spürt das. Und dann fing der schon an, da sag ich, ach ja, Bernd, da habe ich es nicht so mit, habe ich ihm immer gesagt. Ja, auf jeden Fall merkte ich aber immer mehr nachts, war sehr unruhig. Ich wurde nachts oft wach. Und bis ich dann abends nachts wach geworden bin und dann stand eine alte Frau neben meinem Bett. Ah, nein, das ist ja grauenhaft. Ich bin wach geworden und ich habe nur geschrien. Und der Hund? Der war ja nicht, der war im Wohnzimmer. Es stand, das ist ja der absolute Horror. Ich hab's wirklich so gesehen. Du wachst auf und es steht eine alte Frau im was hatte die an? Ja, also ich sage heute, ich kann es nicht, ich weiß, dass ich es damals beschrieben habe, aber das weiß ich nicht mehr. Aber es war ja dunkel im Zimmer. Ja, aber die hatte wie ein Nachthemd was an. So, da stand die aber Frau. Das Gesicht richtig alt. Und das Gesicht konntest du sehen, trotz. Ja, ja. Und konntest du die Augen auch sehen? Ja, alles. Und ganz alt. Und die alte Frau stand vor dir am Bett? Ja. Und was sagte die irgendwas? Nein. Die guckte dich nur an? Ja. Und was hast du gemacht? Ich habe geschrien, Licht angemacht und da war sie nicht da mehr, ne? Da habe ich gedacht, ich habe geträumt. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Habe ich gedacht, da habe ich geträumt, ne? Übrigens, Zwischenfrage, ich vergesse. Du hast ja auch eine Katze gehabt, ne? Ja. Ist die Katze? Auch nicht im Schlafzimmer gewesen. Okay, das wollte ich wissen. Erzähl weiter. Und dann habe ich habe ich das keinem erzählt, auch nicht meinem Arbeitgeber, weil der wäre da auf dem Zug direkt aufgesprungen. Mhm. Und dann kriegte ich aber ein Gespräch zwischen den anderen Hausbewohnern. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, alle untereinander. Mhm. Und dann kriegte ich so Gespräche mit, dass da auch irgendwie denen irgendwas unheimlich war. So. Mhm. Und dann erzählte direkt meine Nachbarin, sagte, vor ein paar Tagen ist der Freund von ihr, ich weiß den Namen gar nicht mehr, nachts wach geworden und hat mich wach gemacht und hat gesagt, hör mal, du kannst mich jetzt für verrückt erklären, aber gerade ist einer bei uns durch die Wohnung gegangen und bei Therese durch die Wand. So, und das ist direkt die Schlafzimmerwand. Zu dir? Bei mir. Und das war exakt die gleiche Nacht, wo ich geschrien habe. Und da ist die alte Frau durch die Wand gegangen? Genau. Und der konnte nur sehen, so von hinten, weiße Kleidung, ne? So, und dann sagte ich, ja, habe ich das geschildert und wir standen da, wir hatten die Haare zu Berge. Das ist gruselig. Und dann haben wir versucht, ein bisschen zu forschen. Mhm. Dann haben wir festgestellt, das ist ein so altes Haus und da war früher irgendeine Herrschaft drin in diesem Haus. Mhm. Und da war wohl auch Personal, was so ein bisschen, so wie Sklaven gehalten worden sind. Mhm. So. Mhm. Ja, und dann habe ich das irgendwann doch meinem Chef erzählt und dann sagte der, ja, dann wird das eine unerlöste Seele sein. Mhm. Ne? Und dann sollte ich die Wohnung mal ausräuchern. Habe ich gemacht. Also Mit Weihrauch oder so? Ja, mit so, der hat mir dann so bestimmte Kräuter zusammengestellt und ist ja wahrscheinlich alles, das, alles Quatsch, ne? Ja. So. Habe ich aber gemacht, weil ich gedacht habe, machen wir mal. Mhm. Hat nichts geholfen. Die stand dann immer öfters vor meinem Bett. Ach, die kam dann nochmal? Ja. Und Gott. Dann habe ich die Flucht ergriffen und bin ins Wohnzimmer. Hätte ich jede Nacht Angst gehabt, ins Bett zu gehen? Ich habe da auch wirklich Schlafstörungen entwickelt. Mhm. Ne? Und dann habe ich, irgendwann, aber war ich es so leid, dann habe ich mich ins Bett gesetzt, kein Licht angemacht, habe ich gesagt, sag mal, was willst du von mir, alte Frau? Ne? Mhm. So, und ich kriegte aber nicht, dass ich wüsste, dass ich eine Antwort gekriegt habe. Hat sich die Mimik verändert, als du das gefragt hast? Nein, ich hatte das Gefühl, sie wurde ruhiger. Die war vorher sehr unruhig immer. So. Und dann habe ich gesagt, du scheinst mir ja nichts Böses zu wollen, sonst hättest du das ja schon längst tun können. Boah, hast du Nerven. Ne? Ja. Erzähl weiter, spannend. So, und dann habe ich das so mit der geredet und habe ich gesagt, dann lass mich wenigstens schlafen und dann pass auf mich auf. So habe ich dann nachher gesagt. Dann habe ich das auch durchgezogen, aber ich habe gemerkt, in dieser Wohnung, ich war immer sehr unruhig und ich habe sehr viele Anfälle gehabt in der Zeit. Hat die sich ja, nachdem du das so gesagt hast, was du gerade erzählt hast, hat die sich dann nochmal gezeigt? Nein, also richtig gezeigt nicht, aber ich hatte immer das Gefühl, es ist trotzdem noch jemand da. Mhm. So, und wie gesagt, und ich bin dann ausgezogen, aber nicht wegen dem Geist, sondern wegen anderen Sachen und bin wieder nach Köln und egal in welcher Wohnung ich in der Zeit jetzt gelebt habe, ich habe das nie mehr gehabt. Nie mehr. Ich bin ganz erleichtert. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, die alte Frau hätte dich verfolgt. Nein. Das, Therese. Also, mich wundert, dass du aus dieser Wohnung nicht ausgezogen bist wegen des Geistes. Ich wäre wegen des Geistes ausgezogen. Ich kann das heute nicht. Es war in der Zeit ganz viel. Von daher habe ich immer gedacht, ich habe wirklich zuerst an mir sehr gezweifelt. Ne? Also, weißt du, was ich an der Geschichte glaubwürdig finde, dass du erzählt hast, dass der andere Mitbewohner da auch sowas in der gleichen Nacht gesehen hat. Ja. Das ist schon, das muss man schon ein bisschen drüber nachdenken über alles. Und die haben Geschichten erzählt von diesen zwei Wohnungen. Mhm. Da muss irgendwie, wenn man daran glaubt, dann denke ich mir, gehen die davon aus, dass da irgendwas passiert ist mit den Leuten und die halt eben die Seelen nicht befreit sind oder so. Also habe ich das richtig verstanden, dass du früher an sowas nicht geglaubt hast? Nein. Und jetzt hältst du es durchaus für möglich? Ich sage, es gibt Sachen zwischen Himmel und Erd, die wir nicht erklären können. So ist es. Ich danke dir für die Geschichte, Therese. Alles gut, auf dass dir nie wieder eine alte Frau vor dem Bett steht. Nee, ja gut, ich arbeite viel mit alten Leuten, dann sollen sie kommen, aber ich denke. Ich danke dir vielmals, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Auch so, ne? Ciao. Boah, die Therese, Nerven. Ich stelle mir gerade vor, ob ich mich da ins Bett gesetzt hätte und hätte die angesprochen. Ich glaube nicht. Also wenn ich das wirklich real gesehen hätte und ich wäre davon überzeugt, da ist was, wäre ich, glaube ich, sowas von abgehauen und wäre nie wieder in diese Wohnung gegangen. Also passt auf, wenn ihr nachher ins Bett geht und dann eingeschlafen seid und wenn ihr dann aufwacht, dass da nicht irgendjemand vielleicht vor eurem Bett steht. Es ist ja schon tiefe Nacht. 1.35 Uhr, hier ist Gerd. Gerd ist 42. Guten Morgen, Gerd. Guten Morgen. Hallo, Gerd. So, jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählen wirst zum Thema Horror. Ja, schön, dass ich mal durchkomme. Ja. Ich sehe deine Sendung wirklich seit Jahren schon. Das freut mich sehr, vielen Dank. Ja, also ich habe mich mit zwischenmenschlichen Wesen, also in Zwischenwelten beschäftigt und wo ich aber darauf hinaus möchte, mein Kollege und ich wohnen in einer WG und er hat eine Freundin kennengelernt. Mhm. Ja, und die war am Anfang ganz normal und auf einmal veränderte die sich total. Mhm. Die kriegten eine ganz negative Beziehung zusammen und die wurde richtig biestig, er konnte mit ihr nicht umgehen, haute nachts einfach ab und so. Und dann bin ich fast nur in Nachtschicht tätig, dann bin ich morgens von der Arbeit gekommen und die beiden sind auf der Couch im Wohnzimmer eingeschlafen. Ja. Und da habe ich gesehen, weil ich ins Wohnzimmer ging und ich wusste ja nicht, dass die beiden da lagen, dass er mit seiner Freundin auf der Couch lag. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du von Schutzengeln schon mal was gehört hast. Man hört hin und wieder von so etwas, ja. Genau, also sein Schutzengel hatte ihn im Arm. Und da arbeiten wir auch mit Schutzengel zwischen menschlichen Wesen. Was? Moment. Der Schutzengel hatte wen im Arm? Meinen Kollegen. Und da habe ich schon gesagt, habe ich mit meinem Kollegen gesprochen, mit der Frau ist was nicht in Ordnung. Du hast diesen Engel gesehen? Ich habe diesen Engel gesehen. Wie sah der Engel aus? Ich sehe auch diesen Engel, also zwar nur in Umrissen, aber ich kann auch zum Beispiel die Namen von bestimmten Schutzengeln und so. Ja. Die hatten ja letzte Woche mir mitgeteilt und auch eben zum ersten Anrufer, der Adam, der sagt, dass 1 oder 2 Minuten die Antwort dauert. Das stimmt nicht. Du kannst im Geiste mit den Leuten einfach kommunizieren. Okay, lass mich mal fragen. Wir hatten ja letzte Woche auch schon das Thema Engel hier behandelt. Wie sah denn dieser Schutzengel von deinem Freund aus? Ja, also die sehen nicht aus. Die haben zwar Flügel, aber so schön, wie die in Bildern beschrieben werden, jeder Engel sieht ein bisschen anders aus. Haben die denn? Der eine, der ist groß, der andere ist klein, der andere ist als Vogel oder wie ja, auch immer. Wir haben ja letzte Woche darüber gerätselt, ob Engel Brüste haben. Haben Engel Brüste? Engel sind aber nicht immer meistens weiblich. Also ich sehe auch sehr viele männliche Engel. Ah, also gibt es das da auch. Und bitte? Gibt es bei Engeln auch Männlein und Weiblein? Männlein und Weiblein. Zum Beispiel, wir haben uns auch irgendwie zusammengefunden, der Kollege und ich, weil wir haben rausgefunden, er hat einen Schutzengel und ich habe einen Schutzengel, aber wir haben auch einen gemeinsamen Schutzengel. Sieht er, dein Kollege, sieht der denn Schutzengel auch? Der kann nur fühlen. Ach so. Der kann nur fühlen. Zum Beispiel, die Gabel habe ich nicht, der ist angefasst worden zum Beispiel schon und so. Oder zum Beispiel, wir sind abends durch den Wald gegangen und sagt, warum hast du mich jetzt auf die Schulter getickt? Mhm. Und er kann aber mit Wesen in Verbindung treten, die in seiner Familie, Freundschaftskreis verstorben sind zum Beispiel. Aber siehst du bei anderen, das heißt, du kannst bei anderen Menschen sehen, ob die einen Schutzengel haben? Ja, das kann ich sehen. Kannst du das bei, das frage ich dann immer sehr gerne, wenn ich mit jemandem spreche, der Engel sehen kann. Siehst du bei mir siehst du bei mir hier auch irgendeinen Engel? Bei dir sehe ich auch einen Engel, du ja. Du siehst bei mir einen Engel. Du hast einen Schutzengel, ja. Du siehst mich im Moment im Fernsehen. Ich sehe dich im Moment im Fernsehen, so, ja. Wo ist der Engel? Rechts neben mir, links neben mir? Der ist ja dieser... Der Hirsch. Dieser Elch. Der Hirsch. Und rechts, wo das helle Licht ist, da... Wo rechts? ...steht ein Schutzengel. Wo? Hier? Ja. Also der Schutzengel ist hinter meinem Hirsch. Genau. Und wenn ich da jetzt so hinfasse in die Luft, kann ich ihn ja nicht anfassen, den Engel. Du kannst ihn nicht anfassen. Aber wenn du spirituell veranlagt bist, dann müsstest du jetzt was fühlen. Dein Engel macht was mit dir. Was macht denn der gerade? Ich sehe es ja nicht. Ja, er fasst dich auf die Schulter. Er fasst mich Spürst auf die Schulter? Spürst du irgendwas? Nein, ich spüre nichts. Du spürst gar nichts. Nein, sag mal dem Engel, der soll mal was machen, dass ich das spüre. Mensch. Ja, also ich versuche es mal. Bitte, mach es. Mit deinem Engel Kontakt aufzunehmen. Ja, bitte. Ganz konzentriert. Wir sagen nichts. er müsste jetzt was gemacht haben. Nein, er hat nichts gemacht. Ich spüre nichts. Nichts gemacht? Nein, ich spüre gar nichts. Nein? Nein, er soll kräftiger zulangen. Er kann mir auch ruhig eine scheuern. Hauptsache, ich spüre irgendwas. Ja. Du musst dich selber aber auch konzentrieren. Ja, ich konzentriere mich. Er kann mich auch treten. Ich will ihn nur spüren. Ja, versuch mal. Also er müsste was gemacht haben. Gerd, ich glaube, das gibt nichts. Nee, aber zum Beispiel, wo wir drauf hinaus wollen, ja, auf diesen Exorzismus, den wir durchgeführt haben. Ach, da wollen wir drauf hinaus. Ja, da haben wir auch schon vorher in der Regie drüber gesprochen. Ja, das weiß ich ja nicht. Ja, und wir haben das auf einmal gemerkt, die Frau veränderte sich total. Ja. Und dann habe ich gesagt, hör mal zu, ich glaube, die Frau ist vom Teufel besessen. Das war ein hartes Urteil. Und dann hat gesagt, du spinnst, du hast du nicht alle, das ist meine Freundin. Und auf jeden Fall haben wir dann im Internet ein bisschen nachrecherchiert und da ist rausgekommen, Leute, die vom Teufel besessen sind, tun auf religiöse Sprüche total negativ reagieren. Mhm. Und sie hatte so eine Kette, die hat mich so immer gereizt, weil sie die immer in der Hand hatte und ich dachte, was hast du, Frau, was hast du mit der Kette? Das spielte sie immer dran rum. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, leg doch die Kette mal ab. Die Kette lege ich nicht ab, sagte sie. Mhm. Und dann hat sie irgendwann doch mit viel Überreden weg und dann habe ich die Kette versteckt. Mhm. Irgendwo in einem anderen Raum. Und komischerweise, die Frau lief schnurstracks auf diese Kette zu und holte sich die Kette wieder. Die hatte gesehen, wo du die versteckt hast? Nein, hat sie nicht gesehen. Mein Kollege war dabei. Sie war in der Stube und ich bin in die Küche gegangen und sie konnte das nicht sehen. Was wolltest du denn in diese Kette rein, dass die so wichtig ist? Das war ein Symbol, was mich beunruhigt hat. Warum? Ich kann nicht sagen, was, aber... Aber viele Leute haben doch irgendwie so... Araber haben ja auch gern... Oder auch so Gebetsbändchen haben ja auch viele Leute in der Hand. Ich kann dir nicht sagen, was das... Und auf jeden Fall die Kette, die hat sie wiedergeholt und hat die Kette direkt wieder angezogen und wurde total aggressiv. Und dann hat mein Kollege immer gesagt, zieh doch die Kette ab. Das ist doch kein Problem, die Kette abzuziehen. Es ist nur eine Kette. Und die wurde immer aggressiver. Aber Gerd, ich wäre auch aggressiv geworden, wenn ihr mir immer zu den Ohren gelegen hättet, ich soll meine Kette abziehen. Nein, aber es ist ja wirklich so gewesen, dass sie auch wirklich nachher auch aggressiv und hat meinen Kollegen geschlagen. Und er musste sie richtig festhalten. So wie? Und wo sie wieder beikam, wie in Trance, haben wir sie dann gefragt, was haben wir denn gerade gemacht? Tja, ich habe mit meinem Freund gekuschelt und wir haben Fernsehen geguckt. Sie wusste gar nichts davon, dass sie so aggressiv war. Wann kommt jetzt der Exorzismus ins Spiel? Ja, und dann haben wir religiöse Sprüche ihr vorgelesen. Mhm. Und sie wurde immer aggressiver und immer aggressiver. Sie biss ihn, kratzte ihn und alles Mögliche. Mhm. Und verdrehte die Augen. Und dann haben wir immer weiter vorgelesen. Und auf einmal kam ein Punkt, da zog sie die Kette selber vom Hals ab und dann hat mein Kollege die Kette genommen und die hat sie mir gegeben und wir haben die einfach draußen weggeschmissen. Und die Frau wollte die Kette überhaupt nicht wiederhaben und dann aus irgendeinem Grund, wir wissen nicht wo, die war zu der Zeit 14 Tage hier, die Freundin, da hatte sie auf einmal ein Kreuz um und spielte mit dem Kreuz rum. Und alles war und gut. Und die Frau, die war, also da würde ich gerne an meinen Kollegen weitergeben. Nee, brauchst du. Geht das nicht? Die Geschichte ist schon okay. Was für Empfindungen er erlebt hat. Die ganze Frau hatte sich verändert. Die war freundlich geworden. Die ist mit ihm super umgegangen. Ja. Sie hat ihn geachtet. Ab dem Tag. Das heißt, ihr glaubt tatsächlich, dass sie vom Teufel besessen war? So wie es ausgesehen hat, ja. Also wenn ich Frau wäre, würde ich nicht gerne in eure WG kommen. Wer weiß, was ihr mit mir anstellen würdet. Ja, aber die wusste ja gar nichts mehr davon. Ja. Am nächsten Tag wusste sie nichts mehr. Und das ist wirklich so offensichtlich gewesen. Der musste die festhalten. Ich bin jetzt ein bisschen ratlos. Mein Kollege sagte gerade, wir haben schon so einige Sachen erlebt. Wir hatten zum Beispiel eine Vermieterin. Ja. Und die ist, da war es auch unheimlich und er war allein in der Wohnung. Und da ist sie rübergekommen und hat zum Beispiel bei ihm von seiner Mutter die Tochter, die verstorben ist, im Bett liegen sehen. Also, ihr seid ja zwei seltsame Gestalten, ihr beiden Freunde. Ja, klar. Deswegen würde ich auch gerne meinen Kollegen weitergeben. Der kann das viel genauer erzählen, weil ich nicht da war. Ja, aber jetzt sind wir schon mit der Zeit ziemlich rum, Gerd. Wir haben jetzt so einen kleinen Einblick in eure Weltwahrnehmung genommen, die ich gelinde gesagt schon sehr bizarr finde, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass das mit der Frau das auch wirklich gut ausgegangen ist. Sie hat das gut überstanden. Du glaubst an Engel, du glaubst an Exorzismus. Was machst du vom Beruf? Ich bin Altenpfleger. Ah ja, okay. Und dein Kumpel auch? Der ist auch Altenpfleger. Ist auch Altenpfleger, so. Aber zum Beispiel, ich wollte ja noch was erzählen, ja. Wenn da eine Minute Zeit ist. Gerne. Zum Beispiel, wir waren auf der Arbeit beide und ich habe immer nur Nachtdienst. Mhm. Und zum Beispiel, es können sich auch zum Beispiel Pendel von Uhren bewegen, die jahrelang nicht mehr gelaufen haben. Mhm. Das haben wir auch erlebt. Habt ihr auch erlebt. Das haben wir schon bei Uri Geller erlebt. Ja. Ne? Ja. Das ist noch wieder ein anderes Thema. Lieber Gerd, wir nehmen es mal einfach mal so hin, was du uns erzählt hast. Ein jeder möge sich ein Urteil bilden. Dir danke ich für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Gut, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao. Also, mit dem Engel hat es nun auch wieder nicht geklappt hier bei mir. Ich warte ja immer noch auf den Tag, wo ich mit einem Medium oder mit irgendjemandem hier spreche und das Medium mir etwas sagt, was das Medium wirklich nicht wissen kann. Dann falle ich hier vom Stuhl. Oder ich warte auf den Tag, dass, so wie gerade, dass man sagt, hier ist ein Schutzengel und ich spüre dann in der Tat, dass der Schutzengel mich anfasst. Dann laufe ich hier sofort raus. Dann könnt ihr alle die Sendung alleine weitermachen, dann bin ich weg hier. Aber ob es je passieren wird? Richard ist 56, guten Morgen. Ja, servus Domian. Ja, Richard, schön, dass du da bist. Mir ist 1992 etwas sehr Komisches passiert. Ja? Und zwar muss ich vorausschicken, meine Mutter ist an Lungenkrebs gestorben. Mhm. War schon längere Jahre schwer krank. Mhm. Und nachdem, dass die gestorben waren, wir hatten einen Mischlingshund. Mhm. Die war immer auf ihren gleichen Fleck gesessen, auf ihren gleichen Sessel, weil sie hat jeden Tag CB-Funk gemacht. Mhm. Weißt du, was es ist, ne? Ja, ja, klar, das weiß ich noch von früher. Ja, die haben da also jeden Tag mit der gleichen Runde gefunkt und so weiter und so fort. Und nach ein paar Tagen hat der Hund verrückt gespielt, wollte unbedingt ins Wohnzimmer, rennt auf den Platz zu, wo meine Mutter immer gesessen war, wedelt mit dem Schwanz und winselt und freut sich ganz offensichtlich. Und ich habe nicht gewusst, warum. Also zu diesem Zeitpunkt war deine Mutter dann schon tot? Die war schon tot, ungefähr 2 Wochen. Ja, und der Hund rennt dahin auf den Platz, wo die Mutter immer saß. Richtig, und tut wie ein Verrückter und freut sich und macht. Mhm. Ja? So, ne, das ist ein paar Tage gegangen und auf einmal gehe ich zu früh da rein und auf ihrem Platz steht ein Kaffeetopf mit heißem Kaffee. Sowas hat sie immer getrunken? Den hat sie immer getrunken, ja. Den konnte der Hund nicht hingestellt haben? Den konnte der Hund nicht hingestellt haben. Ich war in dem Haus alleine mit dem Hund und mit der Katze. Ja, und das ist also wochenlang ist das gegangen. Ich habe die Kaffeemaschine weg, obwohl das in der Kaffeemaschine nie ein Kaffee war. Wie, das hat wochenlang, jeden Tag stand da Kaffee morgens? Wochenlang war der heiße Kaffee da gestanden. Das war echter gekochter Kaffee? Echter gekochter Kaffee. Ich konnte mir das auch nicht erklären. Hast du mal probiert, wie der schmeckt? Ganz normaler Kaffee. Ich möchte jetzt keine Marke sagen, aber ich habe immer den gleichen Kaffee getrunken. Ja. Und das hat geschmeckt wie ihr Kaffee. Und dieser Kaffee war nicht zubereitet worden bei dir in der Küche? Nein. Weil du alleine im Haus gewohnt hast? Richtig. Es hätte Hund oder die Katze machen müssen. Oder du. Das geht ja nicht. Vielleicht hast du es im Schlaf gemacht, im Traum. Als Schlafwandler. Das glaube ich nicht. Also ich muss noch sagen, ich habe zu dieser Zeit, ich war eigentlich fast jeden Abend weg. Na gut, aber du hast nachts geschlafen. Ich bin eins dringend gegangen, ja. Ja. Und ich war nicht der Ordentlichste. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich die Klamotten einfach auf den Boden geschmissen. Oder Richard, kann es sein, dass du besoffen nach Hause gekommen bist, den Kaffee gekocht hast und hast ihn da stehen lassen? Nee, aber dann hätte er den nächsten doch nicht heiß sein können. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Der war immer heiß morgens. Der war immer heiß. Was deutest du daraus? Was glaubst du, was das war? Also, es ist schon unglaublich, wie es sich anhört. da ja auch immer, wenn ich aufgestanden bin, meine Klamotten waren aufgeräumt, der Geldbeutel war auf dem Platz gelegen, wo noch meine Mutter immer hingelegt hat. Ach so, da die Klamotten waren auch noch aufgeräumt. Ja, ja, das klingt unglaublich, ich weiß es. Das klingt ja nach Heinzelmännchen. Ja, ja, das ist unglaublich. Und das hat sich über mehrere Wochen hingezogen und dann auf einmal war Schluss. Aber wenn so etwas wirklich passieren würde in einem Haus, verliert man da nicht den Verstand? Da lacht man doch nicht. Ich habe mich halt nur gewundert, wie sowas. Ja, aber da lacht man doch nicht mehr drüber. Wenn das wirklich so ist. Möglich ist. Das ist doch so ungeheuerlich. Wenn das wirklich so ist, ist das so ungeheuerlich, dass man doch an Gott und der Welt zweifelt. Ja klar, aber was hätte ich machen sollen? Naja, ich wundere mich nur, dass du das so locker erzählst. Ich wäre da, glaube ich, auch, wäre in eine existenzielle Krise geraten, wenn mir sowas passieren würde. Ja, ich muss sagen, also jetzt ist das hier etliche Jahre her. Ja, ja. Am Anfang hat mich das ein bisschen mehr geschockt als wie jetzt. Du glaubst, also im Klartext, du glaubst, dass der Geist deiner Mutter da war und hat das alles so gemacht? Richtig. Mhm. Ich kann mir das nicht anders erklären. Mhm. Nach einigen Wochen war es dann, sofort und dann für immer vorbei? Nach einigen Wochen war Schluss, Hund hat sich wieder normal benommen. Mhm. Und es ist seitdem nie mehr irgendetwas in diese Richtung passiert. Hast du denn während dieser Zeit, als das passiert ist, Angst gehabt? Angst würde ich nicht sagen. Ich war irgendwo geschockt, aber Angst eigentlich nicht. Ist man da nicht geneigt zu überlegen, jetzt bleibe ich mal wach in der Nacht und beobachte mal das Ganze, ob ich irgendwas sehe? Ich bin nicht die ganze Nacht wach geblieben. Aber ich habe zwischendurch immer wieder, wenn ich auf die Toilette oder so musste, habe ich immer wieder in das Zimmer reingeschaut, ja. Mhm. Und es war nichts. Ich muss dazu sagen, ich bin zu dieser Zeit meistens erst Mittag aufgestanden, ja. Mhm. Und du konntest dich darauf verlassen, wenn der Hund Richtung Tür gerannt ist und hat da gekratzt und wollte da rein, weil die Türen waren ja zu vom Wohnzimmer, mhm, dann ist der da hinter und dann war da dieser Kaffee gestanden. So verrückt, wie das klingt, ich kann mir das bis heute nicht erklären. Und ich muss allerdings auch sagen, ich habe mein ganzes Leben noch keine Drogen genommen. Also ich war nicht irgendwie im Drogenrausch. Mhm. Ja. Und klar, getrunken habe ich schon, aber nicht so, dass ich jetzt stockbesoffen gewesen wäre. Dass du jeden Tag heißen Kaffee da stehen siehst. Richtig. Mhm. Und es gab auch keine Putzfrau, die einen Schlüssel hatte und morgens da sauber aufgeräumt hat. Es hatte niemand einen Schlüssel zu dem Haus. Also im Klartext, du bist bis heute, stehst vor einem Rätsel. Ich bin bis heute überzeugt, dass es meiner Mutter ihr Geist war. Warum? Ich weiß, dass das unglaublich klingt, ja. Richard, warum soll der Geist deiner Mutter so etwas gemacht haben? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Erklärung dafür. Mhm. Ja, wir alle auch nicht. Das ist auch eine Geschichte, genauso wie vielleicht viele Leute etwas Ähnliches erleben. Das klingt total unglaublich, das ist mir klar. Aber du hast sie so für dich erlebt und dann muss man das auch so akzeptieren. Genau, das habe ich gehört, muss ich euch das einmal erzählen. Das ist sehr nett, Richard. Danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke dir auch. Dankeschön, tschüss. Ich muss noch mal gucken, ob ich denn jetzt meinen Schutzengel hier... Vielleicht klappt es ja jetzt. Er soll hinterm Hirsch stehen. Ob ich ihn spüre? Ich bin nun wirklich sehr, sehr willig, ihn zu spüren. Also ich bin nicht skeptisch. Also nicht so skeptisch. So also weit unten darf ich nicht fassen, dann packe ich dem an den Hintern. Nee. Vielleicht morgen. Ich werde morgen nochmal versuchen. Hier ist Sabrina. Sabrina ist 22. Guten Morgen, Sabrina. Guten Morgen. Hallo, Sabrina. So, bitte, hallo. Bitte den Ton vom Fernseher oder Radio ganz abdrehen. Ja, habe ich gemacht. Sehr gut. Jetzt können wir beide anfangen. Sabrina? Ja, also bei mir in der Wohnung seit ungefähr, ja, knapp über einer Woche passieren ganz komische Dinge. Das Krasseste war vor einer Woche. Da habe ich mir neue Hasen angeschafft. Hasen? Und genau, Hasen. Lebendige Hasen. Lebendige Hasen. Ja. Und die stehen in der Küche und da mein Hund total erstmal auf die gesponnen hat, ich habe zwei Hunde, habe ich die Tür zugemacht mit meiner besten Freundin, damit der Hund nicht mit in die Küche kann und wir die Hasen beobachten können. Kaum war die Tür zu, hat einen Schlag gegen die Tür gegeben, als hätte einer mit der Faust, mit dem Fuß oder mit irgendwas Harten dagegen gehauen. Moment, du und die Hunde, ihr wart draußen. Die Tür war zu und die Hasen waren allein in der Küche. Nein, meine Freundin und ich waren in der Küche und wir haben die Hunde in den Rest der Wohnung gesperrt. Okay, wohnst du mit deiner Freundin zusammen? Mehr oder weniger. Okay. Und wir waren in der Küche gestanden und auf einmal hat es einen Schlag gegen die Tür gegeben. Und wir können uns das bis heute noch nicht erklären. Obwohl außer den Hunden niemand in der Wohnung war. Genau. Und wir haben auch gleich wieder die Tür aufgemacht, um zu schauen, ob da eventuell doch irgendwas runter, dagegen oder wie auch immer gefallen sein könnte. Da war aber nichts. Mhm. Des Weiteren habe ich eine App, die nennt sich Sleep Talk. Und die habe ich mir eigentlich auch Spaß runtergeladen, um einfach mal zu schauen, ob irgendeiner von uns in der Nacht redet, weil sie immer bei mir schläft. Und diese App nimmt mittlerweile, also erst waren das nur so leichtes Klopfen und alles, mittlerweile Schritte auf, wie auf Parkett. Ich habe aber Teppichboden und auch Scheppern von den Dosen hat das aufgenommen. Und gestern hat das gar nicht mehr aufgehört mit den Schritten. Dann ist meine Freundin hat mich geweckt und wir sind aufgestanden. Sie hat noch eine geraucht und auf dem Fensterbrett stand dann auf einmal I kill you. I kill you? I kill you. I kill you? Ja. Es stand auf dem Fensterbrett. Stand auf dem Fensterbrett gestern Nacht. Ihr nehmt nicht ab und zu mal Drogen? Nein. Gar nichts? Definitiv nicht. Nein, definitiv auch nicht mal ein Tütchen rauchen oder so? Nein, gar nicht. I kill you? I kill you. Und vielleicht hat die Freundin das draufgeschrieben, um ein bisschen Spaß zu machen. Nein, also das glaube ich natürlich. Also sie ist genauso verängstigt wie ich. Und sie ist auch gerade ziemlich entsetzt, dass du denkst, dass sie das macht. Und, nein, ist ja nur, man kann es ja mal so sagen, ist ja nur so eine Idee. Ja, wie gesagt, sie ist gestern dann aufgewacht, weil das die ganze Zeit gepoltert hat und alles. Also ich habe auch sehr unruhig geschlafen bis dahin. Auf den Aufnahmen sind auch die ganze Zeit Schritte zu hören. Ja. Und sie ist dann nochmal eine Rauchen ans Fenster und meinte auch auf einmal, Sabi, das gibt's doch nicht, das kann doch da nicht stehen. Kannst du dir das bitte mal anschauen? Und ich so, was willst du mir jetzt? Spinnst du ein bisschen? Und dann stand da, I kill you. Hatte sie ja gesehen. Und sie hat nur geraucht und auf einmal schaut sie das total entsetzt an und meint, ich soll mir das bitte anschauen. Wie war das denn? Wie ist das? Wie steht das immer noch da im Moment? Ja, das ist so skizziert. Wie ist das denn geschrieben? In welcher Art und Weise? Ja, wie als hätte es jemand mehrfach nachgezogen. So gezeichnet. Das ist total krank. Also wir haben auch was auf die Fensterbank geschrieben. Zum Beispiel haben wir da hingeschrieben, Marina, ich hab dich ganz doll lieb oder sowas, ne? Oder irgendwelche Ausdrücke und auf einmal steht da I kill you. Ich habe eine These. Wie viele Hasen habt ihr gekauft? Zwei. Ich glaube, darunter ist ein böser Hase. Denn seitdem die Hasen da sind, passieren ja diese seltsamen Sachen. Dann seitdem ist es ja nur krasser. Also ich meine, ich weiß gar nicht mehr, was davor war. Aber ja, du hast gesagt, seitdem die da waren, ist ja dieses, was wir wirklich sagen können. Also ich meine, ich glaube eigentlich auch nicht wirklich an sowas, ne? Ja. Aber dieses Schlagen gegen die Tür, das ist ja was ich mir wirklich gar nicht erklären kann. Kann mir noch weniger erklären, dass da jetzt I kill you steht dann noch auf Englisch und noch aufgeschrieben. Das ist ja noch merkwürdiger. Warum sollte die andere Welt, die Wesen, warum sollen die euch so in Angst und Schrecken versetzen? Das weiß ich auch nicht. Habt ihr vor, die Hasen irgendwann zu braten? Nein, definitiv nicht. Ja, ich wollte schon sagen, nicht, dass da irgendwie sowas mit im Raum schwebt, dass der Hase sich wehrt. Der Geist des Hasen oder so. Ja, nee, ich denke auch nicht, dass das was mit den Hasen zu tun hat. Also das ist, sehr mysteriös alles. Also jetzt muss ich euch leider ratlos wieder in die Nacht verlassen. Habt ihr nicht Angst jetzt immer, wenn es Nacht wird, dass wieder was passiert? Ja, wir schlafen seit gestern mit dem Fernseher an. Seid froh, dass ihr zu zweit seid, sonst wäre es natürlich noch unangenehmer. Ja, ich bin morgen eine Nacht alleine und dann übers Wochenende ist Gott sei Dank ein Kumpel da. Aber morgen bist du alleine, du Arme. Morgen bin ich alleine, dann hoffe ich, dass du morgen gut durch die Nacht kommst, Sabrina. Danke. Und schönen Gruß an deine Freundin. Das mache ich. Alles Gute, tschüss, ciao. Tschüss. Was immer wir davon halten, ein jeder möge sich darüber Gedanken machen. In der Technik heute Nacht Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder im Fernsehen. Ihr könnt zu jedem Thema morgen anrufen, das euch interessiert. Jetzt wünsche ich euch eine schöne, gruselige Nacht. Bis dahin, bye bye.